Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. We have such a faithful community. Wir haben so eine treue Gemeinschaft, who listen to our devotionals, die sich unsere Andachten anhört. And every time I think maybe we should stop this, it's too much work. Jedes Mal, wenn ich denke, dass wir dies beenden sollten, es ist zu viel Arbeit. Always people come to me and say, never stop the devotionals. Kommen immer Leute zu mir und sagen, höre nie mit den Andachten auf. So we're not gonna stop them. So hören wir nicht auf. What are other reasons why we get irritated? Ein anderer Grund, warum wir gereizt sind. You know, I found out that so many people get irritated by children. Ich habe herausgefunden, dass so viele Menschen durch Kinder gereizt werden. You know, their own children, ihre eigenen Kinder, or children in general, oder Kinder im Allgemeinen. Do you know, let me tell you something about children. Lass mich dir etwas über Kinder sagen. What irritates so many people about children fascinates me about them. Was so viele Menschen an Kindern irritiert, fasziniert mich an ihnen. And they are completely free. Sie sind völlig frei. They don't wear a mask. Sie tragen keine Masken. They have no fears. Sie haben keine Ängste. We install fears into the children. Weißt du, wir legen Ängste in die Kinder hinein. Be careful. Sei vorsichtig. Don't run. Renne nicht. Don't climb up there. Klettere nicht hoch. A child is not born with fear. Ein Kind wird nicht mit Ängsten geboren. A child will walk up to any big dog and touch it if it's a little child and never been told fear. Ein Kind geht auf jeden großen Hund zu und berührt ihn, wenn es klein ist und man ihm nichts über Ängste erzählt hat. Think about. Denk darüber nach. Children are completely free. Die Kinder sind vollkommen frei. They are honest. Sie sind ehrlich. When they say, what do you want? They will take the biggest piece. Wenn du sie fragst, was sie wollen, nehmen sie das größte Stück. And then we tell them, hey, hey, be polite. Und dann sagen wir ihnen, hey, hey, sei höflich. Main thing. You know, and we get irritated by the freedom of children many times. Oft werden wir durch die Freiheit der Kinder irritiert. I think it again shows our own hearts. Und das zeigt wieder unser Herz. Jesus said we need to become just like children. Jesus sagte, dass wir wie Kinder werden sollen. So think about it. Denk darüber nach. If you become like a child, just completely free. Wenn du wie ein Kind wirst, total frei. Simple. Einfach. Don't think so complex and rational. Nicht so komplex und rational denkst. Do you know what's gonna happen? Weißt du, was passieren wird? You will irritate a lot of people. Du wirst viele Leute reizen. It's called the religious people. Die nennt man religiöse Leute. Religious people are always irritated by childlike heart. Religiöse Menschen werden immer durch kindliche Herzen gereizt. But you know what? In all of us there is a desire to live in this freedom. In uns allen ist ein Verlangen, in diese Freiheit zu leben. So when we are irritated by people who live completely free. Wenn wir gereizt sind durch Leute, die vollkommen frei leben. Look into your own heart. Dann schau in dein eigenes Herz. And say, why am I irritated when people are free? Und frage, warum bin ich gereizt, wenn Menschen frei sind? You know, recently I was at a place. I was on vacation. Kürzlich war ich an einem Ort, ich war in den Ferien. I was in the Dominican Republic. In der Dominikanischen Republik. And we went to this place, there was a party and it was so loud. Wir gingen zu diesem Ort, wo eine Party stattfand und es war so laut. I mean, it was crazy, it gave even me a headache. Es war so verrückt, dass sogar ich Kopfschmerzen bekam. And the atmosphere was just, it was just crazy. Die Atmosphäre, es war einfach verrückt. You know, and I was standing in this whole atmosphere watching the people. Ich stand in dieser Atmosphäre und beobachtete die Menschen. And I realized how irritability tried to creep into my heart. Ich realisierte, wie Reizbarkeit versuchte, sich in mein Herz einzuschleichen. Because everything was so noisy and crazy and out of control. Weil alles so laut, so verrückt und außer Kontrolle war. And I didn't tell this to anybody. We were 6 people. Ich sagte dies zu niemanden. Wir waren zu 6. But as I was processing this stuff inside of me, als ich dies in mir am Verarbeiten war, so realized this irritability trying to come up in me, und realisierte, wie diese Reizbarkeit in mir aufkommen wollte, here's what I did. Tat ich Folgendes. I consciously stopped myself. Ich habe mich bewusst gestoppt. And I said to myself, und sagte zu mir, there is no place where there is a more exuberant joy than heaven. Es gibt keinen anderen Ort, wo es überschwänglichere Freude gibt als im Himmel. All of these people are hungry for heaven. All diese Menschen sind hungrig nach dem Himmel. Because they're hungry for joy. Weil sie hungrig nach Freude sind. But they haven't met heaven yet. That's why they have to try to find it on earth. Aber sie haben den Himmel noch nicht gefunden. Deswegen müssen sie versuchen, ihn auf der Erde zu finden. You know, and suddenly what irritated me gave me a feeling of compassion. Und was mich irritierte, gab mir plötzlich ein Gefühl des Mitgefühls. And you know, I stood there with tears in my eyes. I said, Jesus, you want us to have joy. Und ich stand dort mit Tränen in den Augen und sagte, Jesus, du willst, dass wir Freude haben. How can I be irritated about joy? I said, Lord, I'm so sorry. Herr, wie kann ich über Freude gereizt sein? Es tut mir so leid. You know, and many times that freedom, that out of the box joy irritates us. Und oft irritiert uns diese Freiheit, diese unkonventionelle Freude. And we always have to remember one thing. Wir müssen uns immer an eine Sache erinnern. When you are irritated, it's a mirror of your own heart. Wenn du gereizt bist, ist es ein Spiegel deines eigenen Herzens. It has nothing to do with the circumstances. Es hat nichts mit den Umständen zu tun. Oh, maybe become people who are so joyful. Oh, mögen wir Menschen werden, die so fröhlich sind. You know, we need to join them and we need to not be irritated. Wir müssen uns ihnen anschließen und uns nicht irritieren lassen. And show them that there is joy in heaven. Und ihnen zeigen, dass es im Himmel Freude gibt. You know, I sometimes wonder how the religious people will like it in heaven. Manchmal frage ich mich, wie es den religiösen Menschen im Himmel gefallen wird. Such a joyful place and they don't like to be joyful. So ein fröhlicher Ort und sie mögen es nicht, fröhlich zu sein. So remember. Denk daran. If you're irritated, it shows your heart. Wenn du irritiert bist, dann zeigt es dein Herz. Tomorrow we will continue. Morgen fahren wir weiter. See you guys. Ich sehe euch, Leute.